Wissenschaft im Brennpunkt. Things start from understanding what is going on, what is wrong. Alles beginnt damit, dass man wirklich versteht, wie etwas funktioniert. Was zum Beispiel einer Petunie fehlt, weil sie nicht orange ist. Oder was einer Rose fehlt, da sie nicht blau sein kann. Und sobald man die verschiedenen Gründe dafür erforscht und versteht, kann man einen Plan erstellen und das fehlende Stück einfügen. Und wenn man das System richtig verstanden hat, kann man bestimmen, was passieren wird. Und man wird orange Petunien und blaue Rosen bekommen. Auf der Suche nach der blauen Rose. Blumenzüchtung im Zeitalter der Gentechnik. Von Michael Stang. Wenn man die perfekte Rose schaffen könnte, wie würde sie aussehen? Natürlich muss sie schön sein und leuchtende Farben haben. Sie muss gegen Schädlinge resistent sein, darf nicht zu viele Stacheln haben. Sie sollte lange haltbar sein und unwiderstehlich duften. Der wichtigste Aspekt einer perfekten Rose ist aber ihre Farbe. Rote Rosen haben nicht umsonst den Ruf, Türöffner zum Herzen einer Frau zu sein. Oder können Sie sich einen Rosenkavalier vorstellen, der seine Angebeteten graue Rosen als Zeichen seiner Zuneigung schenken würde? Bei der perfekten Rose müssen deshalb in erster Linie die Blütenblätter in ihrer Farbe überzeugen. Dabei stehen Rosenzüchtern viele Hürden im Weg. Nicht alle Farben sind durch einfache Kreuzungsexperimente machbar. Obwohl Rosenzüchter seit Jahrhunderten intensiv an alle nur erdenklichen Farbkombinationen züchten, ist eine Farbe unmöglich, ein reines Blau. Diese Blütenfarbe ist mithilfe konventioneller Kreuzungsmethoden unmöglich. Die niedrigen pH-Werte in den Rosen verhindern diese Farbe und geben den Blumen immer einen rötlichen Schatten, der die Blumen lila wirken lässt. Aber selbst vermeintlich einfache Farben zu züchten, wie etwa eine weiße Rose, ist nicht einfach, sagt Armin Canin, Botaniker bei Cordes Rosen in Sparishoop, einem großen Rosenzüchter in Norddeutschland. Ein rein leuchtendes Weiß ist auch nach Generationen von Rosenzüchtern noch immer schwer zu erreichen. Das ist sehr schwierig. Man sieht das bei dieser Ausstellung. Die größte Blumenausstellung in der Welt findet jedes Jahr in Amsterdam statt. Die tun immer die Farben nebeneinander von den Mitbewerbern. Und dann sieht man alle weißen Sorten nebeneinander, dann sieht man, dass eine Sorte richtig weiß ist und die anderen sind doch nicht weiß. Gut, wenn man die Sorten im Einzelnen sieht, dann sagt man, die ist weiß, das reicht. Aber wenn sie nebeneinander sieht, dann ist das doch ein Unterschied. Armin Canin blickt sich um. Er steht in dem Gewächshaus, in dem die Grundlagen für neue Züchtungen geschaffen werden. Im Hintergrund sieht man tausende Zuchtrosen in den verschiedenen Stadien, angefangen von kleinen, noch blütenlosen Pflanzen bis hin zu großen Pflanzen mit unzähligen Blüten. Diese unterscheiden sich nicht nur in der Größe, sondern auch in der Form und der Farbe. Armin Canin zeigt auf einen langen Tisch. Dort stehen viele Gruppen von kleinen Setzlingen. Die hat er im vergangenen Jahr bestäubt. Jede Gruppe steht dabei für eine neue Kreuzung, die eines Tages der große Verkaufsschlager werden könnte. Also hier in diesem Haus sind das die Mutterpflanzen für die Züchtung von Schnittrosen. Die Sorten sind immer in Reihen. Wir brauchen immer pro Sorte mehr als 8 Töpfe, um genügend Blumen zu produzieren, damit wir genügend Anzahl an Blumen bestäuben können. Im Schnitt dauert es 4 Jahre, bis eine Neuzüchtung soweit ist, dass sie in den Handel kommen kann. Diese relativ kurze Zeit ist für den Botaniker aber ein Dilemma, denn der heutige Wunsch eines Kunden, etwa der nach einer grell-orangen Rose, kann in 4 Jahren längst ein alter Hut sein. Den Züchtern bleibt also nur die vage Hoffnung, dass die neuen Kreationen den Farbwünschen der Kunden in 4 Jahren entsprechen. Was sich die Kunden momentan in Deutschland wünschen, weiß Armin Canin genau. Die Sonnenscheinfarben sind wichtig, also orange-gelb sehr wichtig und zweifarbig. Man merkt schon seit vielen Jahren, der Europäer aufgrund wahrscheinlich dieser Lichtmangel und so, dass sie immer sich nach Sonnenscheinfarben sehnen. Dann kaufen die immer diese gelb, gelb-orange oder rot-gelb, diese leuchtende Farben. Eine Rose, die noch vor 10 Jahren ein Verkaufsschlager war, genügt den heutigen Erwartungen längst nicht mehr. Die Größe der Blüten etwa hat in den vergangenen Jahren stets zugenommen. Aber nicht nur die Größe der einzelnen Blütenblätter nahm beständig zu, sondern auch ihre Zahl. Den 5 ursprünglichen Blütenblättern einer Wildrose im Wald stehen heute dicht gepackte Blütenköpfe als wirtschaftliches Produkt auf den Verkaufsständen gegenüber. Die Rosen dürfen nicht zu teuer sein und müssen auch durch andere Eigenschaften bestechen. An erster Stelle ist die Blütenfarbe, Haltbarkeit, Ertrag, Stachellosigkeit, gute Stielqualität, guten Hals, schönes Laub. Duft natürlich sehr wichtig, aber Duft kombiniert widerspricht sich mit der Haltbarkeit von Blumen. Der Duft einer Rose ist die Vergänglichkeit par excellence. Rosen, die stark duften, wie zum Beispiel kleine Gartenröschen, verwelken schnell. Dass sich Duft und Haltbarkeit ausschließen, ist ein aktuelles Problem vieler Rosenzüchter. Dieses Thema interessiert längst nicht mehr nur die Rosenzüchter, die darin ein wirtschaftliches Problem sehen. Auch für die Grundlagenforschung ist diese Fragestellung interessant. Der Genetiker Thomas Debener verfolgt dieses Problem seit einiger Zeit. Es gibt die Vermutung vieler Züchter, dass die strenge Selektion auf Haltbarkeit nach dem Schnitt der Pflanzen gekoppelt ist an den Verlust des Duftes. Es kann im Prinzip auch sein, dass aufgrund der genetischen Einengung des Pools der Schnittrosen spontan der Duft in Schnittrosen verloren gegangen ist. Der Preis der Haltbarkeit ist der Verlust des Duftes. Schon lange sind die Zeiten vorbei, in denen man in ein Blumengeschäft ging und vor lauter Düften wie benommen war. Da die Haltbarkeit der Rosen im Vordergrund der Züchtungen stand, ist der Duft unbeabsichtigt ausgekreuzt worden, sagt der Professor für allgemeine und molekulare Pflanzenzüchtung an der Universität Hannover. Ich glaube aber mittlerweile, dass es schon einen mechanistischen oder zumindest einen kausalen Zusammenhang gibt. Wenn es keinen Kausalzusammenhang zwischen Duft und Haltbarkeit in der Vase gäbe, wären sicherlich schon die ersten Erfolge aufgetaucht. Blumenzüchter, die in großem Stil Kreuzungen vornehmen, zählen längst keine Erbsen mehr, wie 1865 der Augustinerpater Gregor Johann Mendel, der als Entdecker der Vererbungslehre gilt. Im Klostergarten in Brünn entdeckte er mit Erbsenkreuzungen die Grundlagen der genetischen Vererbung und damit auch die der Blumenzüchtung. Es gelang ihm durch Kreuzungsversuche mit reinrassigen Zuchtformen, die sich nur in wenigen Genen unterscheiden, die Vererbungsgesetze zu beschreiben. Von vorhersagbaren Kreuzungsergebnissen wie zu Mendels Zeiten können Rosenzüchter nur träumen. Da Rosen im Gegensatz zu den genarmen Mendelerbsen tausende Gene enthalten, die die Eigenschaften einer Rose bestimmen. Noch schwieriger als die Einkreuzung neuer Farben ist die Kreation neuer Düfte. Das ist sicherlich nicht so einfach, weil der Duft einer Pflanze, gerade bei Rosen, ein sehr komplexer Cocktail ist aus einer Reihe von chemischen Substanzen, flüchtigen chemischen Substanzen. Man hat, ich glaube, mittlerweile 100 verschiedene Substanzen in Rosen identifizieren können. Und jede duftende Rose ist aus einer größeren Zahl verschiedener Komponenten, oder der Duft jeder duftenden Rose ist aus einer Zahl größerer Komponenten zusammengesetzt. Die Schwierigkeit liegt vor allem darin, dass es in der Emission des Duftes eine bestimmte Rhythmik gibt und die Blüte über ihren Alterungsprozess hinweg ihr Duftprofil stetig ändert. Einige Enzyme, die an der Biosynthese der Duftkomponente mitwirken, konnten die Forscher bereits isolieren. Das ist aber erst der Anfang. Inwieweit man irgendwann mal in der Lage sein wird, nicht duftende Rosen durch die Übertragung dieser Gene zu duftenden Rosen zu machen, hängt aber natürlich stark von der Frage ab, ob die Duftemission an die Haltbarkeit gekoppelt ist, sodass man also unter Umständen durch eine Verschiebung der Duftprofile oder durch die Verstärkung der Duftemission dann wieder Haltbarkeitsprobleme zur Folge hat. Das kann natürlich passieren. Die Entscheidung zwischen einer stark duftenden, aber kurzlebigen Blume und einer schwach duftenden, aber langlebigen Rose fällt den Züchtern nicht schwer. Die Haltbarkeit von Rosen ist ein stärkeres Argument als ein zarter Duft. Und auch nur langhaltbare Rosen können einen hohen Preis rechtfertigen. Die Haltbarkeit von Schnittblumen ist das große Thema der Schnittblumenindustrie. Denn die Blumen, die man hier im Geschäft kaufen kann, werden nicht in Deutschland angebaut, sondern meist in Übersee. Deshalb gibt es ein erhebliches Interesse seitens der Schnittblumenindustrie, möglichst haltbare Blumen zu züchten. Nordengland, Universität Leeds. Peter Meyer ist auf dem Weg in sein Labor. Im Laufe der Jahre hat sich durch einige Forschungserfolge der Etat des Genetikprofessors vergrößert und damit auch seine Forschungsräumlichkeiten. An der alten Universität reichte es aber bislang nicht für einen Neubau von Laboren. Deshalb verteilen sich die Forschungseinrichtungen von Peter Meyer quer über die Universität. Und für den Weg vom Büro ins Labor muss er die Etage wechseln. Im Zellkulturlabor werden pflanzliche Zellen in einem Nährmedium außerhalb des Organismus kultiviert. Peter Meyer forscht seit Jahren an Petunien. Die zu den Nachtschattengewächsen gehörenden Blumen zeichnen sich durch viele Blüten aus. Auch er sieht das Hauptinteresse der Industrie in der Haltbarkeit der Schnittblumen. Das ist hauptsächlich interessant für die langen Transportwege. Und deswegen gibt es da mehr Interesse, zum Beispiel in Kenia oder vielleicht auch in Kolumbien, wo Blumen gemacht werden und dann heutzutage noch sehr aufwendig und energieaufwendig in Flugzeugen transportiert werden. Lang haltbare Schnittblumen hätten zwar einen enormen Markt, aber möglicherweise nicht unbedingt die Wirkung, die sich hiesige Blumenzüchter wünschen. Solche Sachen könnte man dann auch langfristig transportieren, ohne große Kühlketten auf Schiffen. Das hat so Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist natürlich der Transportweg. Der Nachteil ist, sie bringen natürlich dann auch Konkurrenten aus sehr weit entfernten Gebieten auf den entsprechenden Markt. Deswegen, glaube ich, ist in Europa niemand also daran interessiert. Aber nicht nur die Konkurrenz wäre für den heimischen Floristen ein Problem. Und das andere Problem ist natürlich auch, wenn Sie jetzt in einem Blumenladen etwas verkaufen, was sich ewig hält, wo Sie praktisch die Blumen nur noch abstauben müssen, aber ansonsten ist jemand da. Das ist nicht im Interesse des Verkäufers, denke ich, weil der möchte natürlich einen schnellen Umsatz haben. 1987 sorgte Peter Meyer damals noch am Max-Planck-Institut in Köln für großes öffentliches Interesse. Der Grund? Er hatte 30.000 genmanipulierte Petunien in einem Freilandversuch angebaut. Das war der erste Freilandversuch mit transgenen Pflanzen überhaupt. Das Besondere an diesen Versuchen war, dass die Forscher durch eine kleine Veränderung am Genom der Petunie die Farbe verändern konnten. Den Farbstoff, also dieses Lachsrot, was dann in der Petunie entsteht, den gab es vorher dort nicht. Im Prinzip ist die Farbänderung mittels Gentechnik nicht schwierig. Rosen bilden ihre Blütenfarben mit Hilfe von drei verschiedenen Pigmentvariationen. Mit einem etwas orangefarbenen Rot, einem etwas mehr bläulichen Rot, das schon ein wenig in Rosa übergeht. Und das dritte ist das dunkle Blau. Und aus diesen drei Pigmenten kombinieren alle Pflanzen ihre Blütenfarben. Petunien machen nicht diesen orangefarbenen Stoffwechselweg. Mais macht das. Und wenn man jetzt eine Petunie nimmt, die weiß ist, weil sie ihre normalen anderen Farbwege alle abgeschaltet hat und führt dann dieses Gen aus dem Mais ein, was Teil dieses orangefarbenen Stoffwechsels ist, dann wird diese Blüte eben orangefarben. Das heißt, sie kreieren eine neue Farbe, die es normalerweise in Petunie gar nicht gibt. Die 30.000 lachsroten Petunien in Köln waren nur der Anfang seiner Forschung, aber das Ende seiner wissenschaftlichen Karriere in Deutschland. Also ich glaube, damals hat dieser Versuch so ein bisschen eine symbolhafte Funktion gehabt. Der Versuch selber war, glaube ich, in keiner Weise irgendwo mit einem Gefahrenpotenzial belegt. Also selbst die schlimmsten Kritiker haben gesagt, also dieser Versuch ist sowas von harmlos. Was dann immer dann auch so rumgedreht wurde, der ist bewusst harmlos. Ja, damit man etwas Harmloses jetzt hier anfängt und wer weiß, wo das endet. Eine solche öffentliche Aufmerksamkeit brauchen Paula Eloma und Teemu Teri in Finnland nicht zu fürchten. Die beiden Genetiker der Universität von Helsinki arbeiten seit fast 2 Jahrzehnten an der genetischen Entschlüsselung der Schnittblume Gerbera. Ähnlich wie Peter Meyer die Farbvariationen bei Petunien veränderte, versuchten die beiden finnischen Genetiker durch Gentransfer verschiedene Farbkombinationen bei Gerbera zu schaffen, die auf herkömmlichem Kreuzungswege nicht möglich sind. Die Blütenfarben dienten ihnen dabei als optische Marker, ob und wie man das Baukastenprinzip der Vererbung von Blütenfarben untersuchen und benutzen kann. We started to tackle this question by looking at colors, the anthocyanin colors, because we saw that different cultivars have different pigmentation patterns in different flowers. Wir begannen damit, das System zu ergründen, indem wir uns die Farben ansahen und haben dann die Farben markieren und kultivieren können. Dadurch bekamen wir verschiedene Pigmentationsmuster in verschiedenen Blumen. Teemu Teri wollte genau die Gene finden, die für die entsprechende Farbgebung verantwortlich sind. Then at the later stage we started to study. Später begannen wir damit, den Prozess zu analysieren, wie die Gene angeschaltet und auf welchem hierarchischen Level sie wann zur gleichen Zeit reguliert werden. Teemu Teri hat in den vergangenen Jahren mit seiner Kollegin Paula Eloma das breite Spektrum an den verschiedensten Farbvariationen sehen und entschlüsseln können. Das schafften sie, indem sie bestimmte Gene ausschalteten oder in andere Pflanzen überführten. So during the early days of our research, yeah, we were focusing on flower color genes that are. Am Anfang unserer Forschung haben wir uns hauptsächlich mit den Genen beschäftigt, die die Blütenfarbenbiosynthese über den sogenannten Flavonoid-Signalweg regulieren. Und in diesem Fall schafften wir es, diese Gene genau zu charakterisieren und zu verstehen, wie sie in welcher Mischung arbeiten. Die beiden finnischen Forscher waren sogar doppelt erfolgreich. Zum einen konnten sie die Gene charakterisieren, die für die Farbentstehung wichtig sind. Zum anderen schafften sie es, diese Erbanlagen nicht nur zu verstehen, sondern sie auch spezifisch einzusetzen. Sie können heute einzelne Gene in eine Blume einschleusen und dadurch jede beliebige Farbe mit einer Art Baukastenprinzip kreieren, indem sie bestimmte Gene einfach einsetzen, an- oder ausschalten. But then later we have isolated several other genes. Später gelang es uns, auch andere, Dutzende von Genen zu isolieren. Während der letzten Jahre haben wir dann in einem großen Projekt mehr als 17.000 Gene sequenzieren können. Die Arbeit an Schnittblumen im Genetiklabor ist für T. muteri im Prinzip nur an eine Schwierigkeit gebunden. Things start from understanding what is going on, what is wrong. Alles beginnt damit, dass man wirklich versteht, wie etwas funktioniert. Was zum Beispiel einer Petunie fehlt, weil sie nicht orange ist. Oder was einer Rose fehlt, da sie nicht blau sein kann. Und sobald man die verschiedenen Gründe dafür erforscht und versteht, kann man einen Plan erstellen und das fehlende Stück einfügen. Und wenn man das System richtig verstanden hat, kann man bestimmen, was passieren wird. Und man wird orange Petunien und blaue Rosen bekommen. Man muss also theoretisch nur das System verstehen und kann dann über einen Gentransfer alle nur erdenklichen Farben schaffen. Doch in der Praxis ist dieses Baukastensystem weitaus komplizierter. Bei manchen Blumen sind neue Farbkreationen leichter zu erreichen als bei anderen. Der bloße Gentransfer ist aber nicht das Problem der Genetiker. Die Überführung eines Gens von einem Organismus in einen anderen ist das Handwerk, das alle Genetiker beherrschen. Die große Herausforderung ist das Aufspüren der spezifischen Gene, die für die gesuchte Funktion, in diesem Fall die einer bestimmten Farbe, verantwortlich sind. Solche spezifischen Gene sucht Peter Meyer in den Erbanlagen der Petunien in Leeds. So, jetzt sind wir hier in der Zellkultur praktisch, wo also unter sterilen Bedingungen einzelne Pflanzenzellen dann hinterher wieder zu ganzen Pflanzen regeneriert werden, nachdem dann zum Teil eben auch einzelne Transgene dann eingeführt werden. Die Zellen, die sich zu vollständigen Pflanzen entwickeln sollen, haben hier ideale Bedingungen. Optimales Licht, ausreichend Wasser, keine Schädlinge, ideale Temperatur. Auf kleinen Petrischalen sind verschiedene Keimlinge mit Silikon befestigt. Pro Schale jeweils ein Keimling einer Petunie. Die Keimlinge unterscheiden sich deutlich in Form, Farbe, Größe und Verzweigung. Das muss auch so sein, denn bei jedem Keimling wurde jeweils ein Gen verändert. Und dieses Gen ist eben im Grunde genommen auch wieder aus einer Petunie isoliert worden in einem Versuch, wo wir ganz zufällig wirklich Gene aktiviert haben und geschaut haben, wenn man das jetzt zufällig macht, wo findet man eine Situation, wo man einen bestimmten Phänotyp sieht. Also in diesem Fall zum Beispiel hatten wir unter 10.000 Pflanzen, die alle unterschiedliche Gene aktiviert hatten, diese eine Pflanze, die diesen bestimmten hormonproduzierenden Phänotyp zeigte und woraufhin wir dann eben auch dieses Gen isolieren konnten, was für die Hormonproduktion zuständig war. 10.000 Pflanzen bedeuten 10.000 einzelne Experimente, um ein Gen zu finden, dem Peter Meyer eine spezifische Funktion zuordnen kann. Ich glaube, das Wichtige wird sein, nicht nur, dass man diese Gene alle exprimieren kann, sondern dass man sie sehr kontrolliert exprimieren kann. Das wird dann nicht die Hauptaufgabe sein, und das ist enorm wichtig, denke ich. Obwohl das Wissen und die Möglichkeiten für die Kreation neuer Blumen vorhanden ist, sind die meisten Forschungsansätze in der Molekulargenetik viel pragmatischer. Häufig geht es vor allem um die direkte Lösung von Problemen, etwa um eine Schädlingsresistenz. Thomas Debener in Hannover interessieren nicht nur die molekulargenetischen Zusammenhänge von Duft und Haltbarkeit, sondern vor allem die Krankheiten von Rosen. Rosenzüchter und Floristen haben ständig mit Pilzbefall von Mehltau oder Sternrußtau zu kämpfen. Wir versuchen, Resistenzgene zu charakterisieren, um einmal Methoden zu entwickeln, um Resistenzzüchtung effektiver gestalten zu können. Und zum Zweiten versuchen wir auch, die Genetik und Molekularbiologie der Resistenzgene zu untersuchen. Also wir versuchen auch, Resistenzgene aus Rosen zu isolieren. Dazu untersuchte Thomas Debener Rosen aus verschiedenen botanischen Gärten, mit der Hoffnung, dort Resistenzgene zu finden. Mit der Zeit konnte er so verschiedene Genotypen bestimmen, die für die unterschiedlichen Grade von Anfälligkeiten und Resistenzen verantwortlich sind. Mit dem Ziel, einmal Abwehrmechanismen in Rosen genauer charakterisieren zu können, auf der Grundlagenseite und für die Anwendung dann diese Erkenntnisse, die wir aus der Analyse der Resistenzgene gewonnen haben, dann in der Praxis einsetzen zu können, um Resistenzzüchtung effektiver zu machen. Das kann einmal bedeuten, dass man molekulare Diagnosemethoden einsetzt, um schneller zu resistentem Pflanzenmaterial zu kommen, kann aber auch dazu führen, dass man isolierte Gene im Transgen-Ansatz einsetzt, um über gentechnische Veränderungen Resistenzen erzeugt. Im Laufe der Zeit konnten die Hannoveraner Forscher Gendatenbanken erstellen, die alle bislang isolierten Gene verschiedener Rosenkrankheiten, wie etwa die vom Sternrußtau, enthalten. Wir sind bei den Resistenzgenen noch nicht endgültig erfolgreich gewesen. Wir haben eine Genfamilie von rund 10 Resistenzgenkandidaten isoliert, die wir jetzt im Moment weiter untersuchen, um den einen Kandidaten zu identifizieren, der zum Beispiel für die Sternrußtau-Resistenz zuständig ist. Für die Schnittblumenindustrie ist die Forschung an Resistenzgenen bislang aber eher zweitrangig. Die Züchter kreieren Blumen nach Haltbarkeit und Farbe. Wenn eine in dieser Hinsicht gelungene Blume an Pilzbefall leidet, setzen sie großflächig Pflanzenschutzmittel ein. Nach einer Alternative sehen sie sich bislang nicht um. Für Thomas Debener könnten die Gelder, die man mit Schädlingsgiften weltweit jeden Tag versprüht, jedoch sinnvoller in der Resistenzforschung investiert werden. Gelingt es, pilzresistente Blumen zu züchten, bräuchten die Züchter weniger Pflanzenschutzmittel einzusetzen, was nicht nur eine Erleichterung für die Umwelt wäre, sondern auch die Kosten erheblich senken würde. Und das hat zweierlei Konsequenzen. Zum einen wird die Belastung beim Produzenten herabgesetzt und zum zweiten sind Rückstände, die auch beim Verbraucher für Probleme sorgen können, dann auch wahrscheinlich reduziert. Aber diese Probleme sind für viele große Blumenzüchter nebensächlich. Die Manager der australischen Firma Florigene haben beispielsweise etwas ganz anderes vor. Sie wollen mit transgenen Methoden das Nonplusultra in der Blumenindustrie erschaffen. Sie wollen eine blaue Rose kreieren, die die Welt im Sturm erobern soll. An diesem Ziel arbeitet die Firma seit mehr als 18 Jahren. Der erste Schritt, blaue genmanipulierte Nelken zu kreieren, ist bereits gelungen. In Deutschland steckt der Vertrieb der blauen Nelken aber noch in den Kinderschuhen. Willi Stephan von Bigi Blumen im hessischen Wettenberg nahe Gießen vertreibt als einziger Händler in Deutschland die blauen Nelken von Florigene und steht mit der australischen Betreiberfirma in engem Kontakt. Also die Serie sind schon 6 Produkte im Nelkenbereich, wobei der Ursprung natürlich darin lag, dass man eigentlich eine blaue Rose entwickeln wollte. Das hat dann im Laufe der vielen Forschungsjahre nicht so ganz funktioniert, weil man nicht die nötigen Produkte gefunden hat für die Kreuzung und die Farben sehr verwaschen waren und nicht so klar, wie man sich das vorgestellt hat. Es waren immer so melierte Farben, nie so ein rein natürliches, natürlich wirkendes Blau. Ein reines Blau in Rosen zu etablieren, schien nahezu unmöglich. Zu viele Faktoren verhindern diese unnatürliche Farbgebung. Zum Teil fehlen schon die Voraussetzungen, etwa ein entsprechend hoher pH-Wert. Und selbst die Grundvoraussetzungen bei den wesentlich einfacheren Nelken waren nicht ideal, sagt Willi Stephan. Der einzige Nachteil, den dieses Produkt für uns hier hat, das liegt aber daran begründet, dass die Mutterpflanze oder die ursprüngliche Pflanze, in die das Gen hineingekommen ist, sehr kleinwüchsig war und wenig Blumen produziert hat und jetzt dadurch auch das Produkt selber nicht mehr eigentlich von der Qualität her aktuell ist, sondern nur von der Farbe her aktuell. Sie ist also immer etwas schlanker und zierlicher wie eine andere vergleichbare Spraynelke. Willi Stephan sieht das Problem in der richtigen Blaufärbung. Der Kunde möchte keine melierten Farben, sondern wenn er schon mehr Geld für eine außergewöhnliche Blume ausgeben soll, dann müssen die Blumen leuchtende Farben haben. Aber das ist bei Nelken schon nicht einfach und bei Rosen ist es noch schwieriger. Trotzdem gibt er sich optimistisch. Die blaue Rose wird es in irgendeiner Weise irgendwann geben. Nur ob das in naher Zukunft ist, das ist dahingestellt. Soweit ich weiß, sind schon über 30 oder 40 verschiedene weiße Rosensorten ausprobiert worden und man hat noch nicht die richtige Kombination gefunden. Dennoch verkauft Florrie Jean Stück für Stück die blauen Nelken und die Gerüchte mehren sich, dass die blaue Rose, das Sinnbild für das Unerreichbare, schon bald auf den Markt kommen soll. Aber selbst wenn die blaue Rose existiert, in allen Anforderungen, den Ansprüchen der Kunden und den Rosenverbänden genügt, sind noch juristische Hürden in jedem Vertriebsland zu überwinden, da genmanipulierte Pflanzen nicht einfach in den Handel gelangen können. Aber diese Probleme sind für Willi Stephan Zukunftsmusik. Letztlich ist es und bleibt es eine geile Farbe, die jeden eigentlich anspricht. Er muss nur bereit sein, auch das Geld dafür auszugeben. Und wenn man es tatsächlich schaffen sollte, eine Rose zu kreieren, die eine perfekt strahlend blaue Blütenfarbe hat, die gegen sämtliche Schädlinge resistent ist, bezaubernd duftet und sich lange hält, fehlt nur noch eins: der perfekte Name. Schaut man die Namen vergangener oder noch bestehender Rosensorten an, glaubt man kaum, dass es sich hierbei tatsächlich um Rosen handelt. Abracadabra, Aachener Dom, Bobby James, Bonanza, Bremer Stadtmusikanten, Christel von der Post, Gruß an Aachen, Insel Mainau, Raubritter, Schneewittchen, Zwergkönigin. Die Palette der Namen scheint unendlich. Aber nicht nur Städte, Gebäude oder Märchen sind Namensgeber, sondern auch reale Personen. Amin Shanin steht vor einem Regal in Sparrieshoop, auf dem sämtliche aktuelle Namensetiketten aufbewahrt werden. Wenn Sie jetzt hier sehen, Lili Marleen, das ist unser Schutzetikett. Praktisch jede Pflanze von uns bekommt das Etikett. Liegt Uwe Seeler auch hier? Ja, aber ich glaube, wir haben sie aus dem Programm jetzt raus. Also das ist schon vorbei. Uwe Seeler ist vorbei. Oder hier Heidi Kabel ist auch nicht mehr. Obwohl es für einen Einzelnen eine große Ehre ist, dass eine Blume nach ihm benannt wird, nehmen die Züchter zunehmend Abstand davon. Denn der Ruhm vieler Personen ist noch vergänglicher als der Duft einer zarten Rose. Auf der Suche nach der blauen Rose. Blumenzüchtung im Zeitalter der Gentechnik. Von Michael Stang. Es sprachen Bernd Hahn, Ruth Schiefenbusch, Volker Barnick und Marion Meinka. Technik Peter Müller. Produktion Axel Scheibchen. Redaktion Uli Blumenthal.